Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. He paved new ways to uncover and make public international scandals. Tonight, he is honored with the Pre-Europa Lifetime Achievement Award. With this decision, Pre-Europa commits both to the vital need for investigative journalism and to the responsibility and importance of public radio for our democracies. Please welcome on stage Rolf Stingert. Der Pre-Europa ist das größte internationale Medienfestival des öffentlichen Rundfunks für Radio-Features und Fernsehdokumentationen, Hörspiele und Fernsehspiele sowie Online-Projekte. Beim Pre-Europa wird jährlich der Lifetime Achievement Award verliehen, ein Preis für das Lebenswerk einer herausragenden Persönlichkeit der europäischen Medienwelt. Die Auszeichnung ging bislang an die BBC-Legende Sir David Attenborough, die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler und an den Dänen Ingolf Garbold, Mastermind hinter dem Welterfolg dänischer Fernsehserien wie Borgen und Kommissarin Lund. In diesem Jahr erhielt der schwedische Journalist Rolf Steengaard diese Auszeichnung für sein Lebenswerk. Steengaard gründete 2011 beim schwedischen Rundfunk die Internetplattform RadioLeaks, auf der schwedische Bürger Informationen verschlüsselt hinterlassen und Dokumente hinterlegen können, ohne Angaben zur Person machen zu müssen. Auch können die Informationen von der RadioLeaks Internetseite aus nicht zurückverfolgt werden. Die Preisverleihung fand am 23. Oktober im Rahmen der Pre-Europa Awards im großen Sendesaal des Berliner Haus des Rundfunks statt. Ich habe Rolf Steengaard am Tag der Preisverleihung zu einem Gespräch getroffen. Er ist 1949 geboren und arbeitete 40 Jahre lang als Nachrichtenjournalist bei schwedischen Zeitungen und beim schwedischen Radio. Anfang des Jahres ging er in den Ruhestand. Mr. Steengaard, Sie haben den Prix Europa 2015 gewonnen für Ihr Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch. 2011 haben Sie beim schwedischen Rundfunk die Internetplattform RadioLeaks gegründet, eine Plattform der aktuellen Nachrichten, bei der jeder, der möchte, verschlüsselt Informationen hinterlassen kann. Erstmal soweit. Was war damals der Anlass, RadioLeaks einzurichten? The main reason was that we know that a lot of people, citizens, ordinary citizens, is sitting with information. Der ausschlaggebende Grund war, dass wir wussten, es gibt viele Informationen von Bürgern, ganz normalen Bürgern, die sich nicht an die nationalen Medien wenden können, weil sie einfach nicht wissen, wen sie dort ansprechen können. Aber es gab solche, die interessante Informationen hatten und irgendwo hinterlegen wollten. Und dann haben wir die Plattform eingerichtet als Service für diese Bürger, zu der sie einfachen Zugang haben und die Information dort gesichert hinterlassen können. So they easily could transmit that information to us in a very secure way. Können Sie beschreiben, wie RadioLeaks funktioniert? It's very simple. I don't want to describe how it's built up because that we will keep as a secret, but ich will nicht beschreiben, wie es aufgebaut ist. Das bleibt besser ein Geheimnis. Es ist alles einfach. Es gibt eine RadioLeaks-Webseite mit einem Formular, in das man seine Informationen hineinschreiben kann. Man kann Dokumente anhängen. Und wenn man möchte, gibt man seinen Namen an. Aber wenn man das nicht will, kann man auch absolut anonym bleiben. Diese Informationen, die uns dazu gesandt werden, landen auf einem Server, der nichts mit dem schwedischen Radiocomputersystem zu tun hat. Dieser Server steht ganz woanders. Nur einige wenige Journalisten des schwedischen Radios haben Zugang dazu. Mit einer komplizierten Login-Prozedur zu den dorthin geschickten Informationen, die dann journalistisch bearbeitet werden können. Als Sie RadioLeaks 2011 aufbauten, gab es damals irgendeinen Bedarf, eine Notwendigkeit in der schwedischen Gesellschaft für eine solche Plattform für Informanten? Yes, we were of course inspired by WikiLeaks. Ja, wir waren natürlich inspiriert von WikiLeaks. WikiLeaks lieferte uns die Idee, so etwas in Schweden zu machen. Also, warum nicht unser eigenes Leaks-System starten? And why not start our own Leaks system. The people who leave information there, how? Wie reagieren Sie auf das, was die Menschen dort an Informationen hinterlassen? Sie können lesen, überprüfen, entscheiden, ob Sie das Material näher verfolgen, aber wie reagieren Sie auf die Informanten selbst? How do you react on them? Well, as I said, they could be totally anonymous. Wie ich sagte, sie können komplett anonym bleiben. Also dann können wir niemanden fragen, ob wir mehr von diesen Informationen bekommen könnten. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, können wir sie kontaktieren, soweit wir das wollen. Aber wichtig ist, WikiLeaks sammelt eine große Menge an Informationen und streut sie an möglichst viele Medienunternehmen. Wir nehmen die an uns gelieferten Informationen und arbeiten direkt selbst damit, auf journalistische Weise. Wir recherchieren damit. Dann kann das Ergebnis sein, dass wir die Sache nicht weiterverfolgen. Aber es kann auch sein, dass darin Potenzial steckt für eine gute Geschichte im Radio. Wichtig war bei RadioLeaks jedenfalls von Anfang an, jeder, der Informationen hinterlegt, kann sich absolut sicher sein, dass er keine Spuren hinterlässt, die zurückverfolgt werden können. Natürlich, ich bin sicher, ein Geheimdienst wie die NSA oder auch wahrscheinlich der schwedische Nachrichtendienst FRA könnten so ein Sicherheitssystem knacken. Can, if they want to crack a secure system like this. I'm sure they can. But that was what I intended with the question. Was there a real need? But the normal way is. Was ich mit der Frage nach der Notwendigkeit von RadioLeaks intendiert hatte, war: Normalerweise gibt es Journalisten, die sich auskennen, die lokale Kompetenz haben, die Netzwerke haben, die Kontakte haben. Und wenn es Missstände gibt, findet man das als Journalist heraus, ohne RadioLeaks. Was war der konkrete Grund für dieses digitale, sehr anonyme Hochsicherheitssystem? Grievances in Sweden. Because we wanted to get hold on very sensitive information. Weil wir an empfindliche Informationen herankommen wollten. Wir wollten, dass Menschen, die in der Regierung arbeiten, im Staatsdienst oder in Firmen, uns kontaktieren, wenn sie etwas wissen. Zum Beispiel bei Fällen von Bestechung oder so. Und lassen Sie mich das sagen. Die Eingabe von Informationen schwedischer Bürger an das nationale Radio ist nicht besonders hoch. Es sollte ein einfacher Zugang geschaffen werden, um mit uns Radiomachern in Kontakt zu treten. Im ersten Jahr bekamen wir eine Menge Tipps, die wir nicht bekommen hätten, wenn wir RadioLeaks nicht eingerichtet hätten. On the first year that RadioLeaks existed, we had a lot of tips that I'm sure we'd never have got if RadioLeaks didn't exist. What do you think, why do the people have so much respect? Was denken Sie, warum haben die Schweden so viel Respekt oder eben keinen Respekt vor den Journalisten des schwedischen Rundfunks? So in the journalism of radio? I don't know, perhaps they Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, dass die Informationen des schwedischen Rundfunks sehr vertrauenswürdig sind. Es ist eher so, dass der Rundfunk wie eine Behörde eine Autorität ist. Niemand weiß, wen er dort ansprechen soll, wem er Informationen weiterreichen kann. They don't know who should they talk to. Where should they leave their information? Let's get concrete. Lassen Sie uns konkret werden. Was hinterließen die Informanten, die schwedischen Bürger dort in RadioLeaks? Können Sie uns ein Beispiel geben? Do you have an example? Yeah, one example in the first year of RadioLeaks, I think in the first half year. Ein Beispiel aus dem ersten halben Jahr von RadioLeaks ist das von einem prominenten Vorsitzenden einer bekannten Versicherungsgesellschaft. Er war verstrickt in fortgeschrittene Steuerhinterziehung, sogar in anderen Ländern. Da lief auch was in Südamerika. Diese Information kam über RadioLeaks und wir recherchierten und arbeiteten ziemlich lange daran. Als wir dann die Geschichte veröffentlichten über diesen sehr bekannten Mann, trat er zurück. Das war eine gute Information. Aber lassen Sie mich nochmal betonen. Ich bin sicher, ohne RadioLeaks wären wir an diese Informationen nicht drangekommen. Let me say, we would never, I'm sure about that, we would never have got that information without RadioLeaks. The classic investigative objects or subjects are. Die klassischen Themen des investigativen Journalismus sind Bestechung, organisiertes Verbrechen, Korruption, vielleicht Ungleichheiten in der Arbeitsentlohnung. Was davon kam bei RadioLeaks an und wie viele Spuren überhaupt konnten Sie zu Geschichten machen in den ersten drei Jahren? Based on the RadioLeaks platform? Okay, we followed a lot of the traces and tracks. I think that in the first 2 years we had about 50 original news stories. Okay, wir haben sehr viele Spuren verfolgt. Ich glaube, in den ersten beiden Jahren haben wir ungefähr 50 eigenproduzierte News Stories gemacht, die von Radio Leaks angestoßen worden sind. Von unterschiedlicher Qualität natürlich. Manche waren richtig groß, manche sehr ortsgebunden, regional. Es gibt etwas, das mir große Sorgen macht in der Medienberichterstattung von heute. Ich glaube, die sozialen Medien sind inzwischen das Original, der Ursprung. Es verbreitet sich dann Richtung visuelle Medien und dann entsteht das, was ich als Meinungsjournalismus bezeichne. Es gibt überall Meinungen. Leute sitzen und denken. Denken unterschiedliche Dinge über die Gesellschaft und über das Gemeinwesen. Und überall gibt es Ansichten. Und das hat dann dem sachbezogenen Faktenjournalismus Marktanteile weggenommen. Also ich sage, irgendwer muss bei den Fakten bleiben, muss herausfinden, was wirklich passiert, anstatt herumzusitzen und zu denken, darüber nachzudenken, was passiert. Unter diesem Aspekt ist investigativer Journalismus sehr wichtig. Irgendjemand muss den Zuhörern sagen, was tatsächlich passiert. Dort, wo jemand anderer versucht, Informationen zu verbergen. In diesem Zusammenhang wird investigativer Journalismus immer wichtiger. Und dieser Flut von Meinungen überall wird das Publikum überdrüssig werden. I'm sure that investigative journalism in this sense will be more and more important, because these opinions that flooding media today. People are gonna get tired of it, I'm sure. Back to the informants and the system of Radio Leaks. Noch einmal zurück zu Radio Leaks. Wenn dort jemand konkret Informationen hinterlassen hat, wie behandeln Sie Verleumdungen, üble Nachrede und Leute, die jemanden unter falschen Verdacht bringen wollen? Und auf der anderen Seite, wie schützen Sie Ihre Informanten, wenn Sie Ihr Material nutzen? After publishing a story out of the material. I was a little bit worried when we started Radio Leaks that this would happen. Als wir Radio Leaks an den Start brachten, hatte ich Sorgen, dass es Leute geben würde, die irgendwelchen Unsinn dort abliefern würden. Üble Nachrede und solches Zeug. Aber ich lag falsch. Es gab nicht so viele, die Radio Leaks zu diesem Zweck missbrauchten. Das hat mich selbst überrascht. Aber so war es. Und der andere Teil der Frage, wie schützen wir unsere Quellen? So wie in Radio Leaks und allen anderen journalistischen Bereichen, die mit Quellen arbeiten. Wir halten es für sehr, sehr, sehr wichtig, alle Kräfte daran zu setzen, die Quellen zu schützen. Und wir besprechen das jeden Tag und vor jeder Art der Veröffentlichung. Das ist sehr wichtig. Und das schwedische Radio hat noch nie eine Quelle offenbart, soweit ich weiß. That is very important. And so far, Swedish Radio has never revealed the source, to my knowledge. Und Sie müssen es auch nicht, weil es ein Gesetz gibt in Schweden, das die Quelle schützt? Es gibt ein Gesetz zum Schutz der Quelle. Es ist sogar Verfassungsrecht in Schweden, dass jeder das Recht hat, die Medien über Missstände am Arbeitsplatz zu informieren. Die Firma oder Behörde und deren Chefs dürfen nicht nachfassen, wer die Informationen herausgegeben hat. Im Bereich der Öffentlichkeit, nicht im Privatbereich. Mit der Ausnahme, dass man keine klassifizierten Staatsgeheimnisse herausgeben darf. Constitutionally, everybody has the right to go to the media if they have discovered some disorders in the place they work or something. And stay anonymous. That's different. In German we don't have a law like that. Verbunden mit dem Recht auf Anonymität. Das ist in Deutschland anders. Hier gibt es einen Gesetzentwurf und der gilt bislang mehr dem Schutz des Journalisten als dem der Quelle, des Informanten. Wie steht es in Schweden um die Rechte des Journalisten? How does it work in Sweden? Yes, you can publish, you can research, you can take a source. Ja, in Schweden kann man ohne Risiko recherchieren und die Informationen einer Quelle nutzen. Und publizieren, solange es sich nicht um klassifizierte Staatsgeheimnisse und entsprechende Dokumente handelt. Auf der anderen Seite ist es sogar so, wenn ich als Journalist eine Quelle preisgebe, begehe ich ein Verbrechen. Ich kann dafür ins Gefängnis gehen. If I as a journalist reveals the name of a source, then I commit a crime. So I can go to jail. Mr. Sengart, looking back in your own career, Wenn Sie zurückblicken auf Ihre eigene Karriere, Sie waren lange Jahre Nachrichtenjournalist bei der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter, haben dort eine investigative Redaktionseinheit aufgebaut und das lange bevor eine Sache wie die Internetplattform RadioLeaks überhaupt möglich gewesen ist. Mit Blick auf Ihren eigenen Werdegang, was waren die bemerkenswerten Momente für investigativen Journalismus, mit und ohne Internetunterstützung? Maybe without, maybe with Internet support. When I started up as a journalist, the society looked quite different. There were no internet. Als ich Journalist wurde, da sah die Gesellschaft noch ganz anders aus. Da gab es kein Internet. Wir hatten normale Schreibmaschinen, keine Computer. Und die Gesellschaft war offener. Wir konnten damals nicht im Newsroom sitzen und warten, bis die News zu uns auf den Bildschirm kam. Also mussten wir rausgehen, unsere Quellen draußen treffen, auf der Polizeiwache, im Regierungssitz, Rathaus, sowas. Man konnte einfach reingehen, sich hinsetzen, mit den Informationsgebern reden. So ist das heute nicht mehr möglich. Warum ist das heute nicht mehr möglich? Because every organization, every governmental authorities are closed today. Weil jede Behörde, Organisation heute nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sie können da nicht mehr reingehen ohne eine Verabredung, einen Termin mit jemandem. Mit dem Internet kam eine Recherchemöglichkeit, die viel einfacher ist als alles vorher. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es so viel Desinformation im Internet, die sich von Plattform zu Plattform, von Webseite zu Webseite weiterdreht. Als Journalist kann man grundsätzlich keine Informationen des Internets nutzen, ohne sie genau zu prüfen. As a journalist, you can never take information from the internet and just publish it without checking it out very carefully. So inventing and building up RadioLeaks. Also war Ihre Erfindung von RadioLeaks auch so gemeint, dass Sie die Journalisten wieder zurück zur Basis, auf die Straße und zu den Menschen bringen wollten? Yes, you might say that. It could be, that could be a good description of it. Ja, so könnte man das sagen. Das ist eine mögliche Formulierung. Journalisten brauchen dringend Quellen und Informanten. Ohne sie wäre unsere Berichterstattung oberflächlich und langweilig. Wir brauchen Quellen, also müssen wir uns um die Quellen kümmern. So wie wir das taten, als das Internet noch nicht existierte. Also ja, RadioLeaks könnte ein Schritt zurück in diese guten alten Zeiten sein. So, yes, sure. RadioLeaks could be a step back to that good old times. Remembering your time as a print journalist. Zurück in Ihre Zeit als Zeitungsjournalist. Was war für Sie die größte Story? Yes, the biggest story in my career was the murder of the Prime Minister Olof Palme. Ja, meine größte Geschichte war die zum Attentat auf den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Ich war damals Kriminalreporter bei Dagens Nyheter. Und für einen Monat war ich so gut wie nie zu Hause. Nur zum Schlafen. Wir recherchierten Tag und Nacht zu den Hintergründen des Anschlags. Das war die größte Geschichte auf jeden Fall. Und dann der Anschlag auf unsere Außenministerin Anna Lindh. Da war ich schon beim schwedischen Radio. And then you had the slaughter of our foreign minister Anna Lindh, but then I was at the radio. And 1986, when Olof Palme was murdered. Beim Mord an Olof Palme 1986 gab es noch kein Internet in den Redaktionen, beim Mord an Anna Lindh 2003 dann schon. Sie waren beim Radio. Was waren die Unterschiede in der Recherchearbeit? In your own work, as far as you remember? Yes, when Olof Palme was killed, you had to build up a bunch of sources within the police. Nach dem Mord an Olof Palme mussten wir erst einmal einen Informationspool in der zuständigen Polizeibehörde aufbauen, um überhaupt herauszubekommen, was sie taten und ob sie das Richtige taten. Meine Kollegen und ich schafften ein Netzwerk des gegenseitigen Vertrauens mit unseren Informanten von der Polizei. Dafür zollten uns viele andere Zeitungen große Anerkennung. Als Anna Lindh ermordet wurde, war das anders. Die Polizei hatte ihren eigenen Pressesprecher, der nicht in die Untersuchung des Falls involviert, aber dennoch für die Fragen der Reporter zuständig war. Und es gab das Internet, wo augenblicklich eine Menge falscher Informationen verbreitet wurde. Insofern war es viel schwieriger, im Fall Anna Lindh zu arbeiten, als im Fall Olof Palme. And you had the Internet, and where a lot of disinformation was spread immediately about this. So in that way it was harder to work with Anna Lindh's murder case than Olof Palme. Swedish Radio has won already a prize here some years ago. Der schwedische Rundfunk hat beim Prix Europa bereits 2012 einen Preis gewonnen für eine investigative Recherchesendung. Worum ging es da und was kann eine Radiosendung besser als eine Zeitung? Compared to print journalism. The story you're thinking of is what we called Project Simum. That was about that Sweden behind high security lines. Die Sendung, von der Sie sprechen, heißt Project Simum. Darin ging es um geheime schwedische Pläne, in Saudi-Arabien, einer der schlimmsten Diktaturen der Welt, eine Waffenfabrik zu bauen. Das war natürlich top secret. Die gesamte öffentliche Diskussion, die in Schweden entstand um Waffenexporte, beruhte auf dieser Recherche, dieser Sendung von uns. Und heraus kam dabei, dass der Verteidigungsminister zurücktrat und das ganze Projekt gestoppt wurde. Es hat also viel ausgelöst. The defense minister resigned and the whole project was stopped. Now, why was it so good in radio? Because aber warum war das so gut geeignet im Radio? Weil die beiden Reporter, Daniel Oehlmann und Bo-Joran Bodin, die das gemacht haben, sehr talentierte Radiomacher sind. Wer ihren längeren Geschichten zuhört, hört einen Thriller. In einem Teil der Sendung interviewen sie den Chef der involvierten Behörde. Er streitet alles ab, alles. Wir aber wussten, dass er lügt und fragten ihn, warum. Ich lüge nicht, ich sage es Ihnen, Herrgott, nochmal. Später kam es dann heraus, dass er gelogen hat. Und das hatte gewaltige Auswirkungen in der Öffentlichkeit. Natürlich, das könnte eine Zeitung auch abbilden. Aber im Radio hört man die Fragen, die Antwort. Man hört, wie er lügt. In radio you can hear the agony of this poor boss sitting and lying, but knowing that the reporters are right. It's unbelievable. Was that story based on any whistleblowing material? Entstand diese Geschichte aus dem Material eines Whistleblowers? Actually, we don't want to comment on that because when we published it, we also published documents on the website. Eigentlich kommentieren wir das nicht so gerne. Denn als wir das im Radio sendeten, veröffentlichten wir gleichzeitig Dokumente auf unserer Webseite. Das führte zu Ermittlungen des Staatsanwaltes, der herauszufinden versuchte, wer uns diese Dokumente gegeben hatte. Es führte nirgendwo hin. Es wurde niemand angeklagt dafür, uns diese Dokumente übergeben zu haben. Aber es wurden uns Dokumente übergeben, also muss es eine Quelle gegeben haben. Oder fanden wir sie einfach in der Stockholmer U-Bahn, wo jemand sie für uns liegen ließ? Aber ja, es gab einen Whistleblower. But yes, there was a whistleblower. So what do you think of whistleblowers like Edward Snowden? You mentioned him. Also was denken Sie über Whistleblower wie Edward Snowden? I think that Edward Snowden is what he did is very brave. I don't know if I would have dared doing what he did, but ich finde, was Edward Snowden getan hat, ist sehr mutig. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, das zu tun, was er tat. Aber was er der Öffentlichkeit gezeigt hat, würden wir nie verstanden haben, hätten wir uns nie vorstellen können, wenn er es nicht gesagt hätte. Es ist nun weltweit bekannt, in einer Menge Länder. Ich finde das sehr mutig. And affects a lot of countries. I think he was very brave. The Swedish society. Wie ist sein Ruf in Schweden? Was denkt die schwedische Gesellschaft über Whistleblower? Is there a big support? Officially, even politicians say that whistleblowers are good for society. Offiziell denken sogar Politiker in Schweden, dass Whistleblowing wichtig ist für die Gesellschaft, für die Demokratie. Ich bin nicht sicher, ob sie dabei blieben, wenn ihr eigener Name von einem Whistleblower genannt würde. Aber offiziell ist es so. Whistleblower werden in einer Demokratie gebraucht. Whistleblowers are needed for democracy and a good society. Und das ist ein wichtiger Punkt für den Prix Europa-Preis für das Lebenswerk. Es heißt, dass ihre Gründung von Radio Leaks den internationalen Diskurs über investigativen Journalismus entscheidend beeinflusst hat. Kennen Sie journalistische Projekte, die Ihrer Idee gefolgt sind? Do you know about any followers? I know that when we started Radio Leaks, there were a lot of German newspapers who were interested and asked questions about that. Als wir mit Radio Leaks begonnen haben, gab es viel Interesse, insbesondere von deutschen Zeitungen, die gerne etwas Ähnliches aufmachen wollten. In Schweden gab es einige Nachahmer. Das schwedische Fernsehen startete TV Leaks. Sehr originell, oder? Und ein paar Zeitungen versuchten auch was. Dagens Nyheter, eine der größten Tageszeitungen Schwedens, machte das auch. Dagens Nyheter, one of the largest morning papers, have done the same. And from Sweden und von Schweden nochmal in die Welt geschaut, gibt es Regionen in der Welt, in der investigativer Journalismus gefördert werden sollte? Was ist Ihre Meinung zur osteuropäischen Presse beispielsweise? Ich bin nicht so vertraut mit der dortigen Presse. Aber es gibt keine Region der Welt, die investigativen Journalismus nicht braucht. That don't need investigative journalism. There are a lot of followers, maybe also influenced. Also es gibt Nachfolgeprojekte zu Radio Leaks, aber wie könnten erfahrene Journalisten dabei helfen, so etwas aufzubauen? Haben Sie da Erfahrungen? From the Western European countries, maybe. There are some organizations that started by journalists dealing with investigative journalism. Es gibt schon Organisationen, die dabei helfen. Die größte ist die IRE. Die Investigative Reporters and Editors in den Vereinigten Staaten. Sehr viele Leute gehen zu den Seminaren dort. Und das ist auch eine Möglichkeit, Netzwerke zwischen Journalisten zu bilden, Hilfe aus anderen Ländern in Anspruch zu nehmen. Journalist sein ist heute eine globale Angelegenheit. Etwas, das in einem Land passiert, hat immer Auswirkungen in einem anderen Land. Also denke ich, Netzwerke zwischen Journalisten aus aller Welt sind sehr wichtig. Auch im baltischen Lettland gibt es ein Netzwerk von Journalisten, die einmal im Jahr eine große Versammlung abhalten. Das ist meines Erachtens ein guter Ausgangspunkt. I think that's a good way to start. But let me also say that in Sweden, perhaps in other countries as well. Aber was mir besonders wichtig zu sagen ist, in Schweden, sicher auch in anderen Ländern, leiden die Zeitungen gerade unter einer schlechten wirtschaftlichen Situation. Und daraus folgen Kürzungen. Wenn die Medien sparen müssen, kürzen Sie die Etats für die Arbeit der investigativen Journalisten. Das ist sehr schlecht. Ich halte das für falsch. Investigativer Journalismus kann nicht gewinnträchtig sein für die Medienhäuser. Das macht mir Sorgen. Zumindest in Schweden sinkt die Anzahl dieser investigativen Journalisten. This worries me that the investigative journalists, at least in Sweden, they are decreasing in number. Und weniger investigative Journalisten heißt weniger Recherche, aber auch weniger Mut. Not brave enough. Yes, I'd say that. Perhaps they are researching something, but if the media houses are getting a tight economy. So würde ich sagen. Auch wenn die Medienunternehmen eine angestrengte Wirtschaftslage haben, müssen sie den Platz zwischen den Anzeigen füllen. Das sollten sie mit gut recherchiertem Journalismus tun. Sie sollten die Ressourcen anders nutzen. You have to use the resources as the journalists are in a different way. What will be the vision? Was ist die Vision, die Sie den Journalisten hier beim Prix Europa 2015 mit auf den Weg geben wollen? Vision or not, but I will make an appeal to all the editorial bosses, the semi-bosses, the quarter-bosses. Vision oder nicht, ich möchte an alle Medienbosse, Halbbosse, Viertelbosse appellieren. An alle, die für die Arbeit in den Newsrooms verantwortlich sind. Achten Sie auf Ihre Reporter. Geben Sie ihnen Zeit. Geben Sie ihnen Raum. Erhöhen Sie ihre Honorare. Ohne Ihre Reporter sind Sie nichts. Es sind die Reporter, die den Job machen. Sie können sie ungestört arbeiten lassen und ihnen von Zeit zu Zeit eine Flasche Champagner spendieren. And I can buy them when they worked well. I can buy them now and then a bottle of champagne.